Die 43. Nationale Landmarschenausstellung mit Erfinderversammlung fand vom 20. bis 22. September im Kreis Xinge, Bezirk Nordfange statt, an der die Landmaschinenfabriken im ganzen Land und viele Einheiten der Bereiche Wissenschaft und Bildung teilnahmen. In der Ausstellung wurden rund 240 Landmaschinen, Zubehöre und zusätzliche Ausstattungen von ca. 30 Sorten zur Schau gestellt waren, fanden Überprüfung, Beurteilung und vor Ort Probebetrieb von Maschinen für Bodenpflege, Aussaat, Umpflanzung, sorgsame Züchtung und Pflege, Ernte und Rechen statt. In der Erfinderversammlung wurden die Erfolge und Erfahrungen ausgetauscht, die man bei Entwicklung, Bau und Einführung der für komplexe Mechanisierung der Landwirtschaft dringend notwendigen Landmaschinen erzielt hat und deren Verallgemeinerung beraten. In der Abschlussfeier bekamen ausgezeichnete Gruppen und Personen Preise.